Der Haifisch, der hat Zähne und die trägt im Gesicht. Und McKeister hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man weg die Messer nennt. Und Schulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mackie Messer, dem man nichts beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit nem Messer in der Brust und am Kegel Mackie Messer, der von allem nichts gewusst. Und das große Feuer in Soho, 7 Kinder und ein Greis in der Menge. Mackie Messer, den man nichts fragt und der nichts weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, hat auf und war geschändet. Mackie, welches war dein Preis? Wachte auf und war geschändet.